Die Türkei war, ist und wird ein Kandidatenland sein, stellte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn nach dem EU-Türkei-Dialog in Ankara fest. Hahn sprach sich ebenso wie der türkische EU-Minister Ömer Çelik für die Eröffnung der Beitrittskapitel 23 und 24 aus, bei denen es unter anderem um Justiz, Grundrechte und Freiheit geht. Die Kommission habe mit Vorbereitungen begonnen, erklärte Hahn, die Entscheidung liege aber bei den Mitgliedstaaten. Zypern blockiert aber die Eröffnung neuer Verhandlungskapitel bislang. Die EU und die Türkei hätten ein gemeinsames Interesse daran, den Zypern-Konflikt zu lösen, erklärte Federica Mogherini, die EU-Außenbeauftragte. Im Streit um die EU-Visumfreiheit für Türken zeigten sich Hahn und der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu optimistisch, dass eine Lösung gefunden werden könne. Voraussetzung für Visumfreiheit ist aus EU-Sicht eine Änderung des türkischen Antiterrorgesetzes. Dem erteilte der türkische EU-Minister Çelik eine klare Absage. Während die Türkei ein Dutzend Terrororganisationen bekämpft und unsere Armee auf syrischem Boden die Operationen der Freien Syrischen Armee unterstützt, ist die Forderung, unser Terrorgesetz zu ändern, irrational. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sicherte der Türkei mit Blick auf den Putschversuch vom 15. Juli volle Solidarität zu. Minister Çelik beteuerte, die Türkei werde in dem nach dem Putschversuch verhängten Ausnahmezustand keinerlei Abstriche bei der Einhaltung von Menschenrechten und Demokratie machen. Die EU hat sich seit dem versuchten Staatsstreich immer wieder besorgt über die Massenfestnahmen gezeigt. Der türkische Staatspräsident Erdogan hatte der EU mangelnde Solidarität und die Unterstützung von der als Terrororganisation eingestuften PKK vorgeworfen. Bedeutende Aktionen seien von der EU und ihren Mitgliedern gegen die PKK unternommen worden, unterstrich Federica Mogherini. We believe all violence and terrorist attacks have to stop. Wir glauben, dass alle Gewalt- und Terrorangriffe gestoppt werden müssen. Die Waffen müssen niedergelegt und ein politischer Prozess muss gestartet werden. Die Europäische Union ist bereit, diesen Prozess zu begleiten. And the European Union obviously would be ready to accompany this process.